Ich bin ausgebrochen. Bastard, weißt du, was ich mache, wenn ich dich krieg? Ja, da willst du mich in deine Olle beim Fetten. Du armselig an seine Kindheitszone, schwach bestückter Hurensohn. Du in deiner Bude wohnender, gut erzogener Supersohn. Wir beide machen aus deiner Yacht dein Ruderboot. Deine Herzfrequenz geht stufenlos dem Notpunkt entgegen. Du bist so gut wie tot. Ich komme mit dem Creeper, aber keine Angst, ich hab gehört, der will ihn nur spielen. Euch Kinder werde sowieso nicht ficken, denn der Gute ist nicht pädophil, eher nekrophil. Wir beide finden das, ehrlich gesagt, völlig legitim. Es fällt wie Schuppen von den Augen. Denn im IC ist keine Medizin. Weder Mensch noch Monster, wir sind denaturiert. Infizierte Mutanten, deine ganze Gegend wird evakuiert. Denn wir sind balla balla bing bong, ding ding ding. Wir sind nicht ganz klar im Kopf, auch wenn der liebe Onkel Doktor die schiefen Stellen gerade klopft. Meine Krankenschwester mach ich aus der Klinik gern Sex. Kämmerchen, ich laufe Amok mit ihrem Reflex. Kämmerchen, und alle Welt behauptet, ich sei ein klein bisschen krank. Denn mein Frühstückstisch ist der Arzneimittelschrank. Denkst du, dass der einer glaubt? Meine Reaktion sehr taub. Laberst dir einfach scheiße ganz, ohne schlechtes Gewissen. Bin ich fertig, fühlt sich dein Körper an wie von dem Pitbull gebissen. Dann hast du krass gelitten, nein, du hast dich krass geschnitten. Das sind Schmerzen, die sind auch nicht weg, nach krassem Kissen. Ich will dir Freak nur zeigen, mit mir macht man sowas nicht. Kriegst du den Taktstock über den Kopf, das nenn ich taktisch. Einfach missverzapfen und dann schnell im Nebel verschwinden. Pass gut auf, sonst wirst du ganz schnell im Nebel erblinden. Niemand kommt einfach ungestraft davon, das weißt du doch. Nervst du mich dann immer weiter, bis ich vor Wut koch. Nimm deine Beine in die Hand, aber weit kommst du nicht. Ganz einfach, weil du nicht weißt, wo du gerade bist. Alles ist stockdunkel, du weißt nicht, wo das Licht ist. Aber eins ist klar, krieg ich dich, fick ich dich. Fick ich dich. Krieg ich dich, fick, fick, fick ich dich. Kinder der Funk. Fick, fick, fick ich dich, fick, fick, fick ich dich. Kinder der Funk. I'll chuck your fucking eyeballs, I'll send it to your fucking family so they can eat it for dessert!